Sendezeichen aus 50 Jahren Deutschlandfunk. Wollen Sie den Traum nun nehmen? Ja, wenn ich kann. 20. Dezember 1975. Als seine erste Hörspielproduktion in Stereo sendet der Deutschlandfunk die Neuinszenierung von Ingeborg Bachmanns Ein Geschäft mit Träumen. Schreiben Sie die Rechnung. Einen Augenblick. 14 und 3 und 7, das ist so. Ja, einen Monat. Bitte sehr. Was haben Sie gesagt? Einen Monat? Für Geld werden Sie nirgends Träume bekommen. Sie müssen schon mit Zeit bezahlen. Träume kosten Zeit. Und manche sogar sehr viel. Wir haben einen Traum, für den wir ein Leben verlangen. Ich würde Ihnen alle meine Ersparnisse geben, aber Zeit? Ich fürchte, das kann ich nicht. Ich muss arbeiten. Und meine Arbeit gibt vor. Und die wenigen Tage, die ich im Winter habe, die will ich in die Berge. Und selbst wenn ich darauf verzichte, würde meine Zeit nicht ausreichen, um einen so teuren Traum zu bezahlen. Tja, dann, was soll ich dazu sagen? Wie spät ist es eigentlich in meiner Uhr stehen geblieben? Ich glaube, es muss sehr spät sein. Gleich 7. 7? So. Ich muss schließen. Wir haben sonst nur bis 6 Uhr morgens auf. Auch keine leichte Arbeit. Morgens? 7 Uhr morgens? Um Gottes Willen, ich muss ins Büro. Sofort. Den Traum wollen Sie also nicht? Nein. Wirklich, es geht über meine Verhältnisse. Das kann ich mir nicht leisten. Verzeihen Sie. Na, auf Wiedersehen. Und vielen Dank. Bitte.